Elisabeth Opitz. Orant, Hermann Pfeiffer. Arsinoe, Elisabeth Flickenschild. Akast, Heinz Drache. Clitandre, Paul Birks. Basque, Dina Selimens, Herbert Hennies. Dubois, Dina Alcests, Ludwig Thiesen. Ein Gardist, Alf Maholm. Die Regie hatte Wilhelm Semmelroth. Sie hörten eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1953.